Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 20. Juni 99. Ich habe die Piccolomini, die ich verschickte, mit jedem Posttage erwartet, um sie dir zurückzusenden, denn von dem ersten Akt habe ich keine ostensible Abschrift sonst. Du musst dich also noch ein paar Tage gedulden. Der Prolog folgt hier. Für deine Rezension des dritten Stücks danke ich dir herzlich. Es ist nur etwas, was mich dabei in Verlegenheit setzt, dieses nämlich, dass du immer mit den eigenen Worten des Dichters referierst. Ich hatte dir vergessen zu schreiben, dass ich, solange die Stücke ungedruckt sind, so wenig Stellen als möglich ausgezogen wünsche. Es schadet immer dem Werk, wenn das, was ins Ganze berechnet ist, zuerst als Stückwerk gelesen wird, und außerdem ist das Beste vom Stück schon verraten, ehe dies wirklich erscheint. Ich muss also sehen, wie ich diesem Umstand abhelfe. Aber es ist schwer, weil die ganze Anzeige auf diese Methode kalkuliert ist. Wäre das Stück gedruckt, so würde diese Methode allerdings die bessere sein. Sei so gut, die Einlage an meine Schwiegermutter aufs Schleunigste bestellen zu lassen. Sie betrifft ihre Abreise. Dein S.